Es sitzen zwei Engelein Hand in Hand, mitten heilig. Hoch auf des Hundes Silberrand und baumeln hin. Sie singen ein Lied, na, na, na, na, na, na, das sie Frau Maria gelehrt. Das haben weder du noch ich gehört, weder ich noch gehört.